ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. 100 Hörspiele aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Es ist eine Freude, diese alle anhören zu dürfen mit Jörg Albrecht. Mein Name ist Nora Gomringer und Jörg, du hast ein gigantisches Hörspiel mitgebracht. Ja, richtig. Tada. Metropolis. Hm. Ja, das ist eine BR-Produktion von 2001. Der Kinofilm von Fritz Lang ist von 1927, also da gehen wir sozusagen vom Stoff her in die Frühzeit des Hörspiels, aber bei der Hörspielproduktion, die wir gleich hören, überhaupt nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, denn das Buch, das Thea von Harbou und Fritz Lang gemeinsam geschrieben haben für diesen Kinofilm, ist für die Hörspielfassung bearbeitet worden, und zwar von Michael Farin. Mhm. Und das Ganze ist in der Regie von Bernhard Jugel dann eine wahre Hörreise durch eine Maschinenstadt, durch diese Metropolis eben, um die es ja auch im Kinofilm geht. Diese Stadt benötigt lebendige Menschen als Futter, so heißt es. Also ist es eigentlich wie bei Lang die Schilderung einer Zukunft, die ja hyperkapitalisiert ist, könnten wir sagen, in der nur noch einzelne Menschen Rechte haben und Bedeutung, und der Rest ist eigentlich Masse und rechtelos und ackert bis zum Umfallen. Die große Vorlage für die Dystopien, die wir auch im Prinzip im Kino in den letzten 20 Jahren fast nur noch so vorgesetzt bekommen. Ja, ja. Und zur Handlung würde ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also es gibt die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren, Freda, das ist der Sohn des großen Jo Fredersen, also im Grunde der Industrielle, der Herrscher über Metropolis. Und Freda trifft auf eine junge Frau, die ja im Grunde wie so eine Anführerin einer Arbeiterinnenbewegung in dieser Stadt ist. Die bekommt dann durch einen Wissenschaftler, durch Rotwang, im Auftrag von Jo Fredersen ein Maschinenpendant, also ein Androidenpendant, wird quasi gedoubelt, und so wird die ganze Stadt letztlich in den Ruin gestürzt am Ende durch den Aufstand der Massen. Das Ganze kommt in der Inszenierung, die wir hier haben, aber vor allem auch sehr stark rhythmisiert daher. Es ist wirklich eine Soundkulisse, in die wir reingehen. Die Komposition ist von La Zeitblom und unterstützt im Grunde, dass wir hier einen Text haben, der eher ein Libretto ist als das Drehbuch. Das finde ich gut, ja. Das finde ich einen ganz wunderbaren Bezug, weil ich habe es gehört und habe die ganze Zeit gedacht, es ist auch wieder was Opernhaftes. Wir sollen eine ganze Panoptikum wahrnehmen. Ja klar, Metropolis, die Riesenstadt, die die Welt ersetzt eigentlich. Genau, nicht? Die die Welt ist, also ja, wo alles mechanisiert ist, ne, und jeder Mensch, aber auch ein Zahnrad in diesem Gesamtgetriebe. Mhm. Ich fand es auch schön beim Hören, dass es eben eigentlich gar keine realistischen Höreindrücke gibt. Es ist also auch keine Bebilderung von Vorgängen. Die Geräusche, die auftauchen oder die Soundflächen, sind fast schon wie Schatten realistischer Geräusche, was für mich dann wieder sehr nah an diesem Schwarz-Weiß-Film ist, der ja ein Stummfilm ist. Also irgendwie ergänzt das Hörspiel den Film, ohne überhaupt das zu spiegeln, was er konkret macht. Also es ist wie eine Tonspur, die etwas anderes macht als der Film, aber dadurch gleichzeitig doch auch das erzählt, was der Film erzählt. Ich finde toll, dass so ein Stoff, ein literarischer Stoff, so stark ist, dass er in all den anderen Medien und medialen Bearbeitungen auch so besteht für sich. Mhm. Also vom Roman zum Stummfilm, zum Radiohörspiel. Man hat so mit dieser Stadt, mit den zwei, drei Ebenen und so immer das Gefühl, so H.G. Wells, die Zeitmaschine ist da. Auch das man eben hinein in dieses das Gewürm und die Tiefe der Stadt so geht, als wäre die Stadt eben auch ein Körper, aber eigentlich ja gar kein menschlicher Körper mehr. Ja, der Kinofilm basierte ja auch auf dem Roman von Thea von Harbou, die dann das Drehbuch mitgeschrieben hat, und ich muss sagen, dass die Bearbeitung, die dem Hörspiel zugrunde liegt, von Michael Farin deswegen kongenial ist, weil er es eigentlich schafft, alle problematischen Ebenen da auch wieder rauszukriegen. Denn bei von Harbou ist es so eine Mischung. Also es ist diese Maschinenromantik, aber irgendwie auch protofaschistischer Kitsch, so eine Arbeitermystik und dann wieder so eine anarchistische Rhetorik. Also eigentlich genau irgendwie die 20er Jahre. Also dieses